gemacht. Wieso denn? Ich meine die Männer, die heute früh hier waren. Ach so, das hat mir keine besondere Arbeit gemacht. Oh, Arbeit hat es gewiss gemacht. Aber es wird nicht wieder vorkommen. Ah, sie so vertraue ich mich, ihr Willen verkauft, kann ich Ihnen steht, dass ich ein wenig in der Verkehr bekomme und dass mir auch die zwei Wächter eines erzählt haben. Nehmen Sie es nicht so schlimm! Ist Fräulein Bürstner zu Hause? Ich wollte mich nur bei ihr entschuldigen, dass ich heute ihr Zimmer in Anspruch genommen habe. Es ist nicht nötig, Herr K. Es ist schon alles in Ordnung gebracht. Sehen Sie selbst. Das Fräulein kommt auch spät nach Hause. Eben, junge Leute, Sie. Gewiss, gewiss, es kann aber zu weit gehen. Was kann es? Wie sehr haben Sie recht? Ich bin wohl ein Bürstner gewiss nicht allein. Aber eines ist wahr, sehr zeitgestalt zurückhaltend sein. Sie sind auf ganz falschem Weg. Sie sind doch aus dem Irrtum. Ich hab Sie in diesem Monat schon zweimal mit einem anderen Haar. Ich kenne das Fräulein sehr gut. Es ist nicht davon wahr, was Sie sagen. Sie sind durchaus im Irrtum. Mir kündigen.